Ist es erlaubt, sogenannte sprechende oder schreibende Tische zu befragen oder auf irgendeine Weise die Seelen der Verstorbenen mittels des Spiritismus um Rat zu fragen? Alle Praktiken des Spiritismus sind unerlaubt, weil sie abergläubisch und oft nicht frei von Einflüssen des Teufels sind. Sie wurden deshalb mit Recht von der Kirche verboten. Große Versuchung, große Strömung auch. Zum Beispiel der Robert Hugh Benson, der Monsignore, der das Buch geschrieben hat, der Herr der Welt. Erstens einmal war der Sohn von einem Erzbischof von Canterbury, einem anglikanischen angeblichen Bischof, bekehrt. Aber trotzdem auch er selber angekränkelt mit dem Spiritismus zum Beispiel. Deswegen ist auch das Buch sehr komisch, also ganze Sache. Ist eigentlich nicht empfehlenswert, nicht lesenswert. Das Buch selber gelesen, weil man es jemand gegeben hat vor 2-3 Jahren und dann gerade weil er fertig war damit. Ich bin Patrick Ossa gegenüber erwähnt in Turin und der hat mir das dann gesagt. Das ist schon gewusst. Er hat auch seine Probleme gehabt. Er ist zum Glück jung gestorben, dann der Robert Hugh Benson war ein Priester, Monsignore. Aber sehr, sehr jung gestorben, also später 20 oder Anfang 30er Jahre.